stehe. Tut mir mein Herz so weh, wo ich auch gehe oder stehe. Tut mir mein Herz so weh. Es muss die Liebe sein. Sein. Das muss die Liebe sein. Das muss die Liebe sein. Das muss die Liebe sein. Das muss die Liebe sein. Tut mir mein Herz so weh.